gestalten. So brauchten sie fast 2 Stunden, bis sie endlich in der Himmelstraße ankamen. Herr Torsch wohnte in einem alten, 3-stöckigen Haus. In jedem Stockwerk gab es eine Wohnung. Unschlüssig standen die beiden Tiger am Gartentor und blickten an der Fassade des Hauses hoch. An der Tür sind keine Klingelschilder. Eine Wespe! Lauf, Dick! Los! So schnell sie konnten, folgten die Jungen dem Mädchen, während Dick seine schnell anschwellende Hand umklammert hielt. Nachdem sie die Mädchen eingeholt und ihnen ihre Beobachtungen mitgeteilt hatten, kehrten die Freunde und Wendy auf schnellstem Weg zum Landschulheim zurück und mischten sich unter die Mitschüler im Aufenthaltsraum. Kurze Zeit später steuerte Mrs. Beasley besorgt auf Dick zu.